Ja klar. Die Taschen, genau. Überhaupt nicht, geht denn. Langweilig sind die, die damit spielen, wenn aber sie das die so nennen. Nur. Ja, was heißt hier nur? In der Einfachheit liegt die Stärke von jeder Komposition. Du kannst ganz komplexe Rhythmen machen. Interessant wird es mit 2x2 Schlägern. Ne? Wenn du verschiedene Sachen gleichzeitig bespielst, nur mit zwei Händen, zwei Rhythmen gegeneinander laufen lässt. Ja, also mit den Fingern. Ja. Genau, das ist toll. Dann gehört auch deine verschiedenen Finger, ne? Die habe ich schon zugelegt, ne? Vier Fahrten kosten nicht mehr 69, sondern 10 jetzt. Ich meine, ihr Vier-Fahrten-Ticket. Die Vier-Fahrten-Ticket, doch, die kann, ich kann doch noch mit dem Links fahren. Ach so. Ich kann mit der ICE-Karte. Wirklich, ne? Denke ich schon. Mal, müssen wir ja noch fragen, ob sie vielleicht was mit hat. Oho, das ist die andere Richtung, ne? Ja, komm mal her, komm mal her. Campagna, nächste ist das. Nächste! Ja, Käthe, komm doch du hier! A vieta tu brinca! Non stotti! Mi lascio biglietti da cupic! Non c'è da! Ucca, ma такая плохая ориентация? Orientier, тут лучше держите компании, а не делать самовольные шаги. Ja, aber ich muss auch eine Karte kaufen. Geht. Weißt du, was das kostet und was das gibt für ein Theater, wenn ich die helle Karte habe? Und wenn du dir nicht sicher bist, mit welcher Richtung wir fahren, dann solltest du die Campagna stützen. Dann fahren wir dann mit der U-Bahn raus? Nein, wir fahren mit der S-Bahn 5 raus und dann fahren wir mit dem Bus ein Stück. Mit der S-5, ja. A vito. Это понятно, да? Это ты меня звала, что я должен выбегать, когда меня деньги выдают автомат. Ты поняла, да? Я ему хочу тебя бежать. О, вас ты, да? Das heißt, fahren wir vom Ostkreuz aus. Vom Ostkreuz aus, ja. Aber er wird dort für drei sitzen können. Квартира, посмотри, ведь, и эта квартира, потом надо решить.